Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Revue mit Songs zwischen Ketzerei und Landesverrat. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Come get out of the way, boys. Quick, get out of the way. You'd better watch what you say, boys. Better watch what you say. We've rammed in your harbor and tied to your port, and our pistols are hungry and our tempers are short. So bring your daughters around to the fore, 'cause we're the cops of the world, boys. We're the cops of the world. We pick and choose as we please, boys. Pick and choose as we please. You'd best get down on your knees, boys. Best get down on your knees. We're hairy and horny and ready to shack, and we don't care if you're yellow or black. Just take off your clothes and lay down on your back, 'cause we're the cops of the world, boys. We're the cops of the world. Our boots are needing a shine, boys. Boots are needing a shine. But our Coca-Cola is fine, boys. Coca-Cola is fine. We've got to protect all our citizens fair, so we'll send a battalion for everyone there. And maybe we'll leave in a couple of years, 'cause we're the cops of the world, boys. We're the cops of the world. And dump the reds in a pile, boys. Dump the reds in a pile. You'd better wipe off that smile, boys. Better wipe off that smile. We'll spit through the streets of the cities we wreck, and we'll find you a leader that you can elect. Those treaties we signed were a pain in the neck, 'cause we're the cops of the world, boys. We're the cops of the world. And clean the Johns with a rag, boys. Clean the Johns with a rag. If you like, you can use your flag, boys. If you like, you can use your flag. We've got too much money, we're looking for toys. And guns will be guns, and boys will be boys. But we'll gladly pay for all we destroy, 'cause we're the cops of the world, boys. We're the cops of the world. Please stay off of the grass, boys. Please stay off of the grass. Here's a kick in the ass, boys. Here's a kick in the ass. We'll smash down your doors, we don't bother to knock. We've done it before, so why all the shock? We're the biggest and the toughest kids on the block, and we're the cops of the world, boys. We're the cops of the world. And when we butchered your sons, boys, when we butchered your sons, have a stick of our gum, boys. Have a stick of our bubble gum. We own half the world, oh say can you see? And the name for our profits is democracy. So like it or not, you will have to be free, 'cause we're the cops of the world, boys. We're the cops of the world. Im Winter 65-66, zu Zeiten des Vietnamkriegs, gab der US-amerikanische Singer-Songwriter Phil Ochs Konzerte in Boston und New York, die für ein Live-Album mitgeschnitten wurden. Ein Song von dem Album Phil Ochs in Concert war gerade zu hören, Cops of the World, ein Song, der sich gegen die Interventionspolitik der Regierung ausspricht. Phil Ochs singt den Song aus der Perspektive derer, wie es heißt, größten und härtesten Kids on the Block. Unsere Stiefel müssen mal wieder poliert werden, Junge. Unsere Coca-Cola ist prima. Wir müssen unsere Bürger verteidigen, also schicken wir unser Bataillon hin. Und vielleicht gehen wir nach ein paar Jahren wieder. Denn wir sind die Polizisten der Welt. Und wenn wir deine Söhne abgeschlachtet haben, dann nimm doch erstmal ein Stück Kaugummi von uns. Uns gehört die halbe Welt. Oh, sag, kannst du sehen? Der Name für unseren Profit ist Demokratie. Ob's dir gefällt oder nicht, du wirst frei sein müssen. Denn wir sind die Polizisten der Welt. Soweit Phil Ochs in Cops of the World, anno 1965-66. Can't you see the soldiers? I see them marching. Whole lot of soldiers. I see. I seen 10 soldiers, I hear them coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. bullets fly. Children run. Mother screaming. Father, forgive them, for they know not bullets fly what they do. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Lord, have mercy. Forgive them, for they know not what they do. Carry forgive my body them, home. For they know not what they do. Jimi Hendrix would say, war ein Medley aus einem Neil Young und einem Jimi Hendrix Song, Ohio und Machine Gun. Neil Youngs Ohio ist die düstere Schilderung von Ereignissen an der Kent State University im Sommer 1970. Die Nationalgarde erschoss damals 4 Studenten, die an einer Demonstration teilnahmen. We're finally on our own, formulierte Neil Young damals, alleingelassen, im Konflikt mit jemandem, der sich nicht scheut, auf Unbewaffnete zu schießen und Unschuldige umbringen zu lassen. Ein Gefühl von Isolation und Angst wurde in Teilen der Jugendbewegung spürbar, weit entfernt von der optimistischen Aufbruchsstimmung anno 66, 67 oder 68. Auch Jimi Hendrix' Antikriegssong erschien 1970. Die Isley Brothers waren das gerade mit ihrem 9-minütigen Medley aus Ohio und Machine Gun, erschien 1971 auf dem Isley Brothers Album Giving It Back. Der nächste Song ist eine Variante des Gospel-Themas Vom Zug ins gelobte Land. Diesmal fährt der Zug aber nach Deutschland, nach Nürnberg, den Ort der Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg. Diesmal geht es nicht um die Verbrechen der Nazis, sondern zum Beispiel um Leutnant Kellys Mühlei-Massaker während des Vietnamkriegs oder um General Custer aus der Zeit der Kriege gegen die Native Indians. Letzter Zug nach Nürnberg. Alles einsteigen. Sehe ich da Leutnant Kelly, General Custer, Präsident Nixon, beide Kongresshäuser, die Wähler, dich und mich? Wer hielt das Gewehr? Wer gab den Befehl? Wer plante, das Land zu zerstören? Wer stellte die Kugeln her? Wer zahlte die Steuern? Sag mir, ist das Blut an meinen Händen? Letzter Zug nach Nürnberg. Alles einsteigen. Wenn 500.000 Mütter nach Washington kämen und sagten, bring all unsere Jungs wieder nach Hause, sofort, würde der Mann, den sie besuchen wollten, ihnen sagen, dass er zu beschäftigt sei? Würde er sagen, er müsste sich ein Footballspiel ansehen? Letzter Zug nach Nürnberg. Alles einsteigen. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Do I see Lieutenant Calais? Do I see Captain Medina? Do I see General Coster and all his crew? Do I see President Nixon? Do I see both houses of Congress? Do I see the voters, me and you? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Who held the rifle? Who gave the order? Who planned the campaign to lay waste the land? Who manufactured the bullet? Who paid the taxes? Tell me, is this blood upon my hand? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. If 500,000 mothers went to Washington saying, bring all our boys home without delay, would the man they came to see say he was too busy? Would he say he had to watch the football game? Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, last train to Nuremberg, all on board. Pete Seeger, Anfang der 70er Jahre, mit Last Train to Nuremberg. Um Songs zwischen Ketzerei und Landesverrat geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Der nächste Song beginnt mit den Zeilen: Der Film lief durch mich durch, der Glamour überwältigt mich, die Revolverblätter binden mich los, ich bin leer, bitte füll mich. Mr. TV-Nachrichtenchef, versichere mir, dass Bagdad brennt. Deine Stimme ist so beruhigend. Dieses clevere Mantra des Tötens. Ich brauche dich, meinen Zeugen, dafür, dies als so unblutig zu verkaufen, mich zu betäuben und mir die Gedanken auszutreiben, dich zu kritisieren. Rage Against the Machine, anno 1999, mit Testify. We'll be right back. Samara lies, the name is Rose. When they speak of it at all, and everyone in Samara has a steady job, it's a place where they make the perfume of the desert. At night, the trucks come rumbling, carrying loads to Iraq, so they carry out rising attack. I've jumped the border, a little Kurdish town now. It's no graveyard, though not a wall fell down. It was their own people that died when the white vapor flowed. They deny it. Truth lies down the nameless road. It's open 365 days a year, and with such great variety, from the mustard gas of the First World War to a hunger gas we invented just the day before. Destroys motor functions, brings on convulsions, get blisters like Hiroshima, Klein, or death. Paralyze your vocal cords. Perfume of the desert, smelling up the holy water. A little gulp, now you're a bloody pulp. Destroys lungs, livers, kidneys, blood vessels, damn. Just single inhalation, and it's invisible. A champagne bottle with a giant cork and a siren to kill everyone. London and New York, and where did they buy the chemicals? A company in Nashville. Ketzerei und Landesverrat gibt's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Songs aus den USA. Los ging's mit Testify vom 99er Rage Against the Machine Album Battle of Los Angeles. Und gerade beschrieb Eugene Chadbourne den Horror von Saddam Husseins Giftgasangriff auf die kurdische Stadt Halabja im Jahr 1988. Am Ende des Stücks weist Chadbourne noch darauf hin, von wem Hussein die Chemikalien bekommen hat. Laut Chadbourne von einer Firma mit Sitz in Nashville, USA. Perfume of the Desert heißt der Song, zu finden auf dem Chadbourne-Album Country Music in the World of Islam, veröffentlicht kurz vor dem 91er Irakkrieg. Chadbourne hat letztes Jahr angefangen, eine ganze Reihe von, wie er sagt, Protest-CDs zu veröffentlichen. Es sind selbstgebrannte CD-ROMs mit Titeln wie New, New, New, War, War, War, Homeland Security und Don't Burn the Flag, Let's Burn the Bush. In Plattenläden wird man sie kaum finden, erhältlich sind sie aber bei seinen Konzerten oder über Mailorder. 1992 veröffentlichte Ramsey Clark ein Buch über die Hintergründe des Irakkriegs 91. Ramsey Clark war stellvertretender US-Justizminister unter John F. Kennedy, Justizminister unter Lyndon B. Johnson und Unterhändler von Jimmy Carter während der US-Geiselaffäre im Iran. Es dürfte also schwerfallen, ihm einseitigen Anti-Amerikanismus vorzuwerfen. Peter Felixberger schrieb damals in der Süddeutschen Zeitung über das Buch: Der besondere Wert seiner Anklagen liegt eindeutig in der Enthüllung amerikanischer Kriegsverbrechen am Golf. Ramsey Clarks Buch trägt den Titel »The Fire This Time«. »The Fire This Time« ist auch der Titel einer neuen Doppel-CD aus England. Grant Wakefield hat sie entworfen und mit Hilfe von britischen Elektronikmusikern wie FX Twin oder Orbital realisiert. Die erste CD ist eine Art chronologisches Hörbild zu den Ereignissen des 91er Golfkriegs. Das Projekt ist laut Hüllentext gewidmet, unter anderem der Erinnerung an die geschätzten 250.000 Iraker, die während des Regimes der Baath-Partei zwischen 1968 und 2001 umgebracht worden waren, und der Erinnerung an die geschätzten 1,5 Millionen Iraker, die durch US-geführtes Bombardement und Sanktionen zwischen 1990 und 2001 getötet worden waren. Großen Einfluss auf das Votum des Sicherheitsrates damals für ein militärisches Eingreifen hatte die Aussage einer vermeintlichen Zeugin von irakischen Gräueltaten in einem Kuwaiter Krankenhaus. Die Geschichte von den Frühgeburten, die von irakischen Soldaten aus den Brutkästen gezerrt wurden, stellte sich als Publicity-Inszenierung einer Public Relations-Firma heraus. Hilton and Knowlton heißt sie. Im April 92 verklagte diese Firma den Westdeutschen Rundfunk auf Unterlassung, um einen Bericht in der Fernsehsendung Monitor zu verhindern, unter anderem wegen der Monitorbehauptung, die Firma habe Lügengeschichten verbreitet. Das Landgericht Frankfurt wies die Klage ab. Grant Wakefields Hörspiel »The Fire This Time« erinnert auch an diese Propaganda-Episode des 91er Golfkriegs. Sie beginnt mit der Zeugenaussage eines 15-jährigen Mädchens namens Nayira. Später stellte sich heraus, dass sie die Tochter von Saud al-Sabah war, des kuwaitischen Botschafters in den USA, also keine unparteiische Zeugin. While I was there, I saw the Iraqi soldiers coming to the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. They took the incubators and left the children to die on the cold floor. The president repeated the incubator story six times in his verbal war against Saddam. 300 babies had died, the president said. But the girl who gave the testimony wasn't just a simple Kuwaiti escapee. In fact, just a few seats away was her father, Kuwait's ambassador to the United States and Canada. A fact known to the organizers of the hearing. Citizens for a Free Kuwait wanted to get public opinion behind a full-scale commitment. So they paid over $10 million to America's biggest public relations company, Hill & Knowlton, Inc. Which is about what it is for a presidential campaign. Most ordinary Americans didn't care about Kuwait. So the efforts were, what is it that we can do to emotionally motivate people to support actions through the UN to drive them out? Saddam's power will only grow. Next conflict will find him stronger still, perhaps in possession even of nuclear weapons. Many still opposed the war, and Congress had not voted. They were willing to have a vote as long as the outcome was more or less certain to be supportive of the administration. Bush doubled the troops to 400,000. I know in my heart of hearts that what we are doing is right, right. Unable to count on the support of Congress, the administration turned to the United Nations. If we could get the Soviet Union to agree to the use of force, China would not veto. It was decided that I would visit with each and every government on the Security Council. Debts were written off. Loans granted to China, Russia, Israel, Iran. Incentives totaling $23 billion. Resolution 678 authorized the use of all necessary means to restore international peace and security in the area. It is at this stage quite impossible to determine in detail precisely what that may mean. This is a very bad precedent for the Security Council. Who knows who's next in line? Will those in favor of the draft resolution please raise their hand? China abstained, and Yemen and Cuba actually voted against the resolution. Thank you. The draft resolution has been adopted as resolution 678. The next day, all U.S. aid to Yemen was cancelled. Secretary of State, thank you for bringing us very closely in contact with these realities. This meeting is adjourned. The United Nations can now play the kind of role that we all have hoped for a long time it could play. Iraq was given until January 15th to withdraw. I have today directed the Secretary of Defense to increase the size of U.S. forces to ensure that the coalition has an adequate offensive military option. Since in the early days of the crisis to defend Saudi Arabia, it began to look as if they might be used to attack Iraq. Across the world, people demonstrated as the Allies readied for an assault. If there is an ideal time for war in the desert, it's before March, but that drastically shortens the time for sanctions to bite. Shortly before the deadline, hopes were raised when Iraq's Foreign Minister, Tariq Aziz, and the US Secretary of State, James Baker, met in Geneva. To go the extra mile for peace. Bush wrote a letter to Saddam Hussein. He read the letter, didn't say a word. And then he looked at me and he said, can I accept this letter? When it comes to the Arabs, there you raise the stick. With 4 days to go, the Senate voted. In the debate, the incubator story came up 7 times. On this vote, the yeas are 52 and the nays are 47. This will not be another Vietnam. We will not permit our troops to have their hands tied behind their backs. And I pledge to you, there will not be any murky ending. Das war ein erster Ausschnitt aus dem Hörbild The Fire This Time von Grant Wakefield. Die Musik kam bei diesem Ausschnitt von Orbital. Das nächste Stück handelt von der Bombardierung eines Bunkers in Bagdad 1991. Das Fassungsvermögen des Bunkers betrug 1200 Menschen. Die Liste mit den Namen der Menschen, die Zuflucht gesucht hatten, wurden mit ihnen zerstört. Coalition superiority was overwhelming, but the airmen were running out of targets. Late in January, we came to the lower part of the list. It wasn't high priority, the bunker in the Al-Fridus area of Baghdad. So this was a two-weapon salvo. This is not a video game. You could see where the blast and the fire had been, and they were pulling bodies out. The bunker was a public air raid shelter. On top of the water, there was about an inch of scum, of flesh, of boiled flesh, of burnt flesh. The bunker that was attacked last night was a military target. I knew my wife and my children. Is that fair? Nobody says something. Somebody's mascot. When the missile fell on the upper floor, the doors were closed because of the pressure of the bombing. The people had nowhere to go out. Two cold water containers as well as two boilers exploded. As in the upper floor, people were burned to death. Here in the lower floor, people died in very high degree of boiling water. Here you can see the water level which flooded the lower floor. On the walls you can see the remains of hair, of human flesh and some parts of the body. Just imagine the feeling of the people who were boiled to death. Each day at 4 o'clock, they have to close the doors so that no more people would be accepted. So at least there was 1,000 or 200 people there. The Alfredo bunker hit gave us a major public relations and political problem. I mean, it stopped everything we were doing for about a day and a half. We wondered momentarily if, in fact, there was some sort of a propaganda ploy. The guy in the States told him, "Are you sure that these bodies came from this bunker, or were they gathered from other places to be put here so that you would film them?" People told us that the British and the Americans were savages, animals, and criminals. This man said that 11 of his family were in the shelter. People stopped using the shelters after what happened to Amri, because what's the use? It is a demonstration in Iraq to an awful lot of Iraqis as to how vulnerable they really are. Das war ein zweiter Ausschnitt aus dem Album The Fire This Time, veröffentlicht letztes Jahr von dem englischen Label Hidden Art Recordings. Die Mischung aus Musik und O-Tönen erstellte Grant Wakefield, die Sängerin, die gerade zu hören war, heißt Kate Gray. Ebenfalls aus England kommt die nächste Musik. Blowback heißt der Track, und laut Hülleninformation ist Blowback ein Begriff des CIA für unvorhergesehene Folgen einer Geheimdienstoperation. Wenn, so heißt es hier auf der Hülle, die Monster, die man kreiert hat, nicht mehr den eigenen Interessen dienen und anfangen, einen zu beißen. Der 11. September sei der allergrößte Blowback gewesen. Das meint zumindest Asian Dub Foundation, Blowback vom aktuellen Album Enemy of the Enemy. Wondering why you need places to hide. Keep one out to the sky. Yeah, when you're waiting. Zwei Songs hintereinander waren das gerade. Zuerst Asian Dub Foundation anno 2003 aus England mit Blowback und gerade eben der Song Combat Rock. Die drei Frauen, die zu hören waren, firmieren unter dem Namen Sleeta Kinney und kommen aus den USA. Letztes Jahr erschien ihr neuestes Album One Beat. Zwei Songs beschäftigen sich mit den USA nach dem 11. September. Far Away heißt einer und der, der gerade zu hören war, eben Combat Rock. Darin heißt es unter anderem, man sagt uns, es gibt nur zwei Seiten. Wenn du auf unserer bist, hast du recht. Wenn du nicht auf unserer Seite bist, hast du Unrecht. Aber sind wir unschuldig, Vorreiter des Guten? Wird unsere Schuld gelöscht durch den Schmerz, den wir erlitten haben? Und am Ende heißt es, abweichende Meinungen ist nicht Verrat, aber sie reden so, als ob es dasselbe wäre. Wo sind die Fragen, wo die Protestsongs? Seit wann ist Skepsis unamerikanisch? Die, die anderer Meinung sind, haben Angst, ihr Gesicht zu zeigen. Der Song endet schließlich mit den Worten, wenn wir sie uns blind führen lassen, wird die Vergangenheit einmal zur Zukunft werden. Sleeta Kinney, anno 2002 in Combat Rock. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Songs zwischen Ketzerei und Landesverrat gehen so langsam zu Ende. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die Nachrichten. Ich sag vorher aber noch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss die Band Blumfeld, anno 2001, mit einem Song über den Zusammenhang von persönlicher Befindlichkeit und politischer Lage. Blumfeld mit Testament der Angst. Ich hab Angst vor heute, ich hab Angst vor gestern, ich hab Angst vor mir, ich hab Angst vorm Alleinsein, Angst vor anderen Leuten, vor meinen Freunden und vom Zusammensein mit dir. Ich hab Angst vor der Enge, ich hab Angst vor der Weite, Angst vor den Launen und den Gleichgültigkeiten. Ich hab